Ich finde es ganz toll. Und ob das stimmt oder nicht, ist es zweitrangig. Er hat es mit Liebe gemacht und Gott ehrt es auch. Und es ist, wenn man nicht aufhört, wenn man die Sehnsucht hat, hey, wenn hier jemand Not hat, ich möchte, dass Gott es anspricht. Und wenn ich mich täusche, aber ich glaube, dass das kommt, dann wird es wachsen. Ich möchte aber trotzdem direkt fragen, ist jemand da, der sich da drin wiederfindet? Weil dann wäre es gut, wenn wir als Leib gleich darauf reagieren. Kann sein, klingt weich. Das ist lange her, dass meine Mutter, also meine Mutter hat mir etwas mal erzählt, dass mein Vater irgendwie Schwierigkeiten mit den Augen hat und dass es eventuell sein kann oder dass er Angst davor hat, dass er nicht mehr Auto fahren kann. Okay. War noch jemand? Ja, mein Vater hatte vor ein paar Monaten eine graue Star-Operation und es hat sich aber entzündet und es ist schlimmer geworden. Und er ist weiterhin in ärztlicher Behandlung und vielleicht muss er nochmal operiert werden. Okay. Sehr schön. Ist dein Vater gläubig? Nein. Okay. Das ist eine gute Nachricht. Und zwar ist natürlich keine gute Nachricht, aber ich finde es sehr, sehr gut. Ich möchte darauf reagieren. Und Albrecht sagte Fernheilung. Jesus hat Fernheilung betrieben. Heute ist er an allen Enden der Erde und wir dürfen aber als Leib beten. Und wenn wir zusammen beten, hat es wirklich auch nochmal Gewicht vor ihm. Und ich finde es ganz stark, wenn man gerade zu Nichtgläubigen dann geht beim nächsten Kontakt und sagt, du, wir waren in einer Gebetsveranstaltung und da sagte jemand, von wegen hat ein Wort von einem grauen Star und ich habe an dich denken müssen und wir haben gebetet. Und wenn dann was passiert, das ist etwas, was Unglauben aushebeln kann. Wäre cool, wenn bei deinem Vater heute Nachmittag 15 Uhr was passiert, oder? Und du ihm danach erzählst, wir haben hier gebetet, bitte? Ich habe gerade gestern einen Brief abgeschickt an eine sehr entfernte Tante, deren Mann ist verstorben und die wird gerade taub, hat eine graue Star-Operation und wird blind. Die muss geheilt werden. Genau, bei mir ist es auch der Vater, interessanterweise. Und das ist ganz interessant, weil die Operation von meinem Vater wurde irgendwie zweimal verschoben aufgrund irgendwelcher... Einmal hat er eine Entzündung gehabt, aufgrund dessen hat man nicht operieren können. Also ich finde es gerade sehr interessant. Die wurde zweimal verschoben, also ist noch nicht passiert. Schön. Ich habe, zumindest erinnere ich mich an einmal, wo wir ein Ferngebet getan haben für jemanden in Brasilien mit Krebs. Ich habe eine Woche später erfahren, dass kein Krebs mehr festgestellt werden konnte. Und wir haben einfach zu dritt gesagt, hey, wir stehen dafür ein. Ich werde später noch, Heilung ist komplex und Heilung, da ist sehr viel persönliches Leid mit involviert und es betrifft manche Leute existenziell. Und darum ist es für mich wichtig, ich werde, denke ich, heute Nachmittag auch nochmal einige Sachen zur Heilung sagen. Trotzdem möchte ich jetzt, dass wir das folgendermaßen machen. Wir hatten ja einige Leute, die hier sich gemeldet hatten, wo Verwandte, wo... Ja, genau. Falscher Platz. Ich bin hier rübergelaufen, habe es nicht gemerkt. Ich würde euch bitten, dass ihr mal aufsteht, die quasi gesagt haben, wir haben jemanden in unserem Umfeld, Vater, genau, Tante war das, Vater und auch Vater. Und ich möchte euch jetzt einfach beten, das ist nämlich so interessant, die Gaben ergänzen sich. Was wir jetzt hatten, das kann man nennen ein Wort der Erkenntnis. Dass man sagt, das ist, was Gott gerade tun möchte. Um jetzt für Heilung zu beten, gerade auch Fernheilung, gerade auch jetzt schwierige Sachen, braucht es Glauben. Es braucht wirklich Glauben, wobei Gott auch ohne Glauben heilen kann. Ich habe heute erzählt, eine spektakuläre Heilung, die ich erlebt hatte, hatte ich null Glauben. Ich war todmüde. Ich habe einfach gesagt, ich bete jetzt und dann lass mich in Ruhe. Und Gott hat geheilt. Und ich möchte jetzt wirklich beten, lasst uns das üben, praktizieren, uns da drin bewegen. Und ich möchte eigentlich so haben, dass ich sage, ich möchte keine Gelegenheit verpassen, mich in den Gaben zu üben. Das heißt, wenn ich Gelegenheiten habe, für Kranke zu beten oder sowas, ich tue es gerne. Jetzt lasst uns mal kurz vor Gott kommen und jetzt nochmal, ihr seid Leib. Und was jetzt gut ist, ist, der Heilige Geist möchte euch Ermutigung geben, Glaubenskraft geben, um diesen Geschwistern und deren Angehörigen zu dienen. Und darum machen wir das jetzt ganz praktisch. Nehmt euch, wir kommen vor den Herrn und jetzt könnt ihr euch im Raum umgucken und sagen, Herr, wo soll ich mitbeten? Frag mal. Und dann könnte es sogar sein, betet ruhig ganz konkret für die Sache. Aber fragt auch Gott mal, ob er eine Ermutigung für den ungläubigen Vater hat zum Beispiel. Weil Gott geht es ja nicht nur um den Körper. Der Körper ist eine Hülle, die verfällt. Gott geht es um das Herz. Und darum betet mal für das Ganze. Ich würde euch also bitten, ruhig kurz dann aufzustehen. Wir nehmen 3 Minuten. Ja, mehr braucht es nicht. Und dann stellt euch, steht ruhig auf, lauft zu einem dieser Geschwister hin und betet einfach, geht hin und macht stellvertretend, so als wäre das der Vater. Und betet für den grauen Star, dass das weggeht. Und hört, ob ihr noch irgendeine Ermutigung habt. Soweit klar? Dann, auch, ihr dürft sofort euch mit dem Herrn verbinden und dann loslaufen. Aber für dich wollen ja auch Leute beten. Für deinen wollen auch Leute. Ja, willst du dich daneben stellen? Ja. Okay, stell dich daneben. Ja. So, wie geht's eurer Müdigkeit? So lala. Ich werde achten auf eure Körpersprache. Wenn ich das Gefühl habe, das wird zu schwer, dann machen wir mal kurz Stoßlüften und sowas. Ich denke, wir haben jetzt einiges an Zeit vor uns. Was wird euch erwarten? Ich habe noch was ich wirklich sehr, sehr gerne mit euch teilen möchte, was noch in den Bereich des Fundamentlegens hineingehört. Und es ist mir wichtig, dass ihr eine gute Lehre zu dem Thema habt, weil das wichtig ist für ein gesundes Wachstum und ein gutes Verständnis. Und auch, um mit bestimmten Strömungen vielleicht umgehen zu können, um zu wissen, wo man eigentlich selber steht. Ich möchte dann allerdings heute auch noch nach dem wirklich auf Fragen eingehen, wie empfange ich meine Gabe? Welche Gaben gibt es? Ich möchte auf einzelne Gaben genauer eingehen und ich möchte mit euch noch praktizieren. Klingt gut? Okay. Ich möchte mir mit euch heute noch angucken, und zwar das Thema Geistestaufe. Schönes Reizwort. Genau. Ist Geistestaufe biblisch? Ja. Ist biblisch. Glaubt ihr an die Geistestaufe? Ja. Na gut, dann können wir weitermachen. hat das Thema zu Spaltung geführt? Hat das Thema zu Problemen geführt? Auch. Vielleicht ist es gut, wenn wir über dieses Thema mal reden. Ich habe ehrlich, als ich die erste Begegnung mit jemand, der so wirklich voll mit dem Heiligen Geist ging, den ich kennengelernt habe, das war ein Pfingstler. Und das war, als ich wirklich schon ein paar Jahre mit Gott unterwegs war und total meine Glaubenskrise hatte, weil ich überall in der Gemeinde rumgegangen bin und habe gesagt, habt ihr schon mal erlebt, dass ein Dämon ausgefahren ist? Die so, nee. Dass ein Kranker geheilt wurde? Nee, also bei uns nicht. In Afrika passiert sowas. Da habe ich gesagt, kapiere ich nicht. Habt ihr schon mal erlebt, dass Gott in einem Traum zu euch geredet hat? Nee, eigentlich nicht. Das war für mich als 15-, 14-Jähriger wirklich schwer. Ich lese die Bibel und lese voll krasse Sachen. Gehe in eine Gemeinde, die sagen, Jesus lebt, er ist derselbe. Und nichts von dem gehört zum Erfahrungsschatz. Da ich sage, also ich bin zwar erst 15 Jahre, aber irgendwas ist ja faul. Und ich hatte mich dann in jungen Jahren, habe ich diesen Pfingstler getroffen und er sagte, hey, wir haben das alles. Weil ich sage, oh, jetzt habe ich die wahre Bewegung gefunden. Und ich war damals aber schon sehr gründlich. Nicht skeptisch, gründlich. Und ich habe mir das alles angehört, was er gesagt hat. Er sagt, du, wir haben das jeden Freitagabend, wir beten mit Leuten um die Geistestaufe. Das ist sozusagen die zweite Erfahrung. Und die werden dann mit dem Geist erfüllt, fangen an, in Zungen zu beten und leben dann geisterfüllt. Und wenn du willst, kannst du das auch haben. Fast wie ein Bekehrungsgespräch. Und ich habe mir dann sehr viel Zeit genommen und habe alle Stellen aus dem Neuen Testament dazu rausgeschrieben und habe mir das Ganze angeguckt und habe viel mit Gott darüber geredet. Und ich bin zu einem Schluss gekommen. Aber ich möchte erstmal wirklich nochmal, das ist jetzt ein bisschen Theorie, aber die ist wichtig. Die ist wichtig zu verstehen. Und ich komme zu einem Schluss, den halte ich für äußerst gesund. Das erste ist, also ich möchte mir mit euch die klassische pfingstliche Lehre anschauen. Die sagen, dass ist quasi, man wird wiedergeboren und der Geist wird von Neuem geboren. Aber sie sagen, dass man damit noch nicht so die ganze Fülle hat und dass man mit dem Heiligen Geist getauft werden muss und dann die ganze Power bekommt. Es sieht, wenn man in der Bibel liest, gibt es Hinweise, die das vermuten lassen, dass es so sein könnte. Also ihr könnt euch mal die Bibelstellen aufschreiben, wo ihr Bibelstellen findet, jetzt in der Apostelgeschichte, wo Menschen mit dem Heiligen Geist erfüllt wurden. Das ist Kapitel 2 an Pfingsten. Waren die Jünger schon Christen? Da lässt sich drüber streiten, ne? Haben sie an Jesus geglaubt? Waren sie errettet? Da gibt es unterschiedliche Meinungen, aber sie wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und es steht da und sie fingen an, in Sprachen zu sprechen, die sie nicht gelernt hatten. Und das war aber das eine Wunder. Das andere war, dass Leute verschiedenster Kulturen, die jeder in ihrer Sprache gehört haben. Das ist interessant. Das war nämlich ein Hörwunder. Das heißt, wenn jetzt die, sagen wir mal hier, die Mary redet in einer Sprache und wir haben hier 6 verschiedene Nationalitäten und der eine hört auf Kiswahili, der andere auf Kreol, der andere auf Spanisch. Das ist interessant. Also da war auch ein Hörwunder. Dann ist es Apostelgeschichte 4. Das wird oft vergessen. Das ist, wo sie beten und die Erde bebt und sie werden vom Heiligen Geist erfüllt. Und was ist die Manifestation? Sie reden das Wort Gottes in Freimut. Das nächste Kapitel, das ist ein Kapitel, das hat es in sich, das ist Kapitel 8. In dem Kapitel 8 ist der Zauberer Simon. Und das Interessante ist, dass von ihm wurde gesagt, dass er die Kraft Gottes hatte, welche die Große genannt wird. Also der muss richtig Power gehabt haben. Man hat also nicht gesagt, oh, der kann ein bisschen weiser, sondern hat man gesagt, das ist ein Mann, der hat die Kraft Gottes, die Große genannt wird. Und das ist in Samaria. Und dann geht der Philippus, der geht dann in die Hauptstadt Samariens und predigt das Wort Gottes. Und die Leute hören das und nehmen das Wort Gottes mit Freuden auf. Frage, sind sie Christen geworden, wenn man das Wort Gottes annimmt? Ja, nein, vielleicht. Kann sein. Also, Philippus aber kam hinab in die Hauptstadt Samariens und predigte ihnen von Christus. Und das Volk neigte einmütig dem zu, was Philippus sagte, als sie ihm zuhörten und die Zeichen sahen, die er tat. Denn die unreinen Geister fuhren aus mit großem Geschrei aus vielen, vielen Besessenen. Auch viele Gelähmte und Verkrüppelte wurden gesund gemacht. Und es entstand große Freude in der Stadt. Und dann kommt es mit dem Simon. Sie hingen ihm aber an, weil sie lange Zeit mit seiner Zauberei in seinen Bann gezogen waren. Als sie aber den Predigten des Philippus von dem Reich Gottes und von dem Namen Jesu Christi glaubten, ließen sich taufen Männer und Frauen. Waren die jetzt gläubig? Also jetzt würde ich schon sagen, oder? Taufe. Taufe ist die stärkste Symbolik einer Hinkehr zu Gott. Und ich bin sicher, der Philippus, der hat das mit einer guten Lehre gemacht. Insofern würde ich sagen, also spätestens das Annehmen, da könnte man noch, weiß ich nicht, aber wenn sich jemand taufen lässt und verstanden hat, was Taufe heißt, würde ich schon sagen, die waren gläubig. So. Und jetzt wird's spannend. Als aber die Apostel in Jerusalem hörten, dass Samarien das Wort Gottes angenommen hatte, sandten sie zu ihnen Petrus und Johannes. Die kamen hinab und beteten für sie, dass sie den Heiligen Geist empfingen. Also das ist spannend. Die haben gehört, in Samarien, da gibt's Massenbekehrung. Und jetzt sind zwei Apostel, die werden ausgesandt. Und es sind etwa 60 Kilometer, habe ich mal so über Google Maps. Luftlinie, Fußweg, ich weiß nicht, wahrscheinlich 2 Tage unterwegs. Nicht ganz ungefährlich. Zweieinhalb Tage. Je nachdem, wie die mit Gepäck und mit oder ohne Esel. Auf alle Fälle, denen war das wichtig, das lässt sich nicht von der Hand zu weisen, hinzugehen, um mit denen extra nochmal zu beten, damit die mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Und dann auch noch eine wichtige Randnote. Da legten sie die Hände auf sie und sie empfingen den Heiligen Geist. Also Moment, ich lege es noch fertig. Die kamen hinab und beteten für sie, dass sie den Heiligen Geist empfingen, denn er war noch auf keinen von ihnen gefallen, sondern sie waren allein getauft auf den Namen des Herrn Jesus. Da legten sie die Hände auf sie und sie empfingen den Heiligen Geist. Als aber Simon sah, dass der Geist gegeben wurde, wenn die Apostel die Hände auflegten, bot er ihnen Geld an. Der ist in den Bann von dieser Ducati-Power gekommen. Der wollte die auch haben. Der hat noch nichts von den schönen Grundlagen kapiert gehabt, aber null. Und er wird dafür auch gerügt. Er wird dafür schön konfrontiert. Aber daraus hat sich eine ganze Lehre abgeleitet, die klassische pfingstlichere Bewegung, die gesagt haben, neben der Taufe brauchst du, dass Leute dir die Hände auflegen und du den Heiligen Geist empfängst. Und das muss manifest werden, weil der Simon das ja sehen konnte. Dann kommt Apostelgeschichte 10, Cornelius, der Petrus kriegt eine Vision auf dem Dach, fantastische Geschichte, dass gleich Leute zu ihm kommen und er soll mit denen mitgehen. Und das ist diese Vision mit den unreinen Sachen. Und er geht mit und es sind jetzt nicht Juden. Und der Petrus, der macht es nur, weil Gott ihn wirklich vorbereitet hat. Und wie er seinen Mund auftut und ihnen von Jesus erzählt, fällt der Heilige Geist auf sie und sie fangen an, in Zungen zu reden. Dann gibt's noch Apostelgeschichte 19. Als Paulus trifft Jünger und fragt sie, sag mal, seid ihr allein getauft auf den Namen Jesu oder habt ihr auch den Heiligen Geist empfangen? Also wiederum, es sieht so aus, als sind es zwei Dinge, die zusammenfallen können oder wichtig sind und aufeinander folgen. Ich sage euch jetzt, wie ich das mit vielen Jahren und viel Reflexion in verschiedensten Bewegungen, wie ich das sehe. Das ist eine menschliche Schwäche erstmal, dass wir versuchen, wenn wir Dinge lesen oder so, dass wir versuchen, ein Muster abzuleiten und Gesetzmäßigkeiten herauszulesen. Und wir tun das unterbewusst aus einem Bedürfnis, Struktur reinzubringen und Sicherheit zu gewinnen. Das ist in Europa noch stärker, in den westlichen Ländern. Das ist anders in afrikanischen Kulturen oder auch in der hebräischen Kultur. Es ist ehrlich gesagt eine typisch griechische Denke. Und wir sind griechisch geprägt. Und wir lieben die Denke. Ich habe ein klares Verständnis und es gibt drin und draußen. Das ist digital, 0 oder 1. Und das ist so eine schön klare Linie und dann weiß man, wer dazugehört und wer nicht dazugehört. Und die pfingstliche Bewegung, die ist schon in diese Richtung gegangen. Und ich möchte erstmal mir angucken, was waren die Folgen. Und ich habe wirklich viele Geschwister, und die aus in der Bewegung sind oder aus dieser Bewegung kamen, die ich getroffen habe im Laufe meines Lebens. Das eine ist, dass ich festgestellt habe, also ich habe mir die Früchte angeguckt. Die gute Frucht ist, die Leute hatten sofort auf dem Radar, um den Heiligen Geist zu bitten. Die haben sofort, hey, ich muss drum. Das andere, die Rückseite war, dass sie das Gefühl hatten, wenn sie die Erfahrung nicht nachweisen können, dann sind sie nicht ganz vollständig. Dann fehlt ihnen was. Dann sagen die Leute, ja, der ist schon lang gläubig, aber der Heilige Geist ist noch nicht auf den gefallen. Und da wird's unangenehm. Das andere war, es führt zu so einer Art Zweiklassengesellschaft, um das Wort mal zu, es kann dazu führen. Auch ich habe das live gesehen, wie dann mit viel Druck auf Leute auch ausgeübt wurde, die wirklich sich so wünschen, ganz dazu zu gehören, aber es halt irgendwie klemmt und sie dieser Erwartung nicht gerecht werden. Und wenn ich jetzt die Unterscheidungskriterien von heute Morgen nehme, dann finde ich die Liebe da drin nicht. Dann ist es auch, dass der Blick plötzlich komplett fokussiert wird auf eine Erfahrung und nicht auf Jesus. Und ich habe euch gesagt, mein Hauptunterscheidungskriterium ist, wo ist die Blickrichtung? Und ihr könnt es immer wieder ausprobieren, wenn die Blickrichtung Jesus ist, dann ist es gesund. Und wenn die Blickrichtung nicht Jesus ist, sondern plötzlich eine Gabe total Raum einnimmt oder eine Krankheit, dann wird es menschlich schwierig. Dann ist es so, dass diese zweite Erfahrung also ich habe auch viel mit Geschwistern diskutiert, teilweise auch mit Spaß. Die sagten dann, ich wurde auch von zum Beispiel gefragt, also hast du jetzt die Geistestaufe oder nicht? Und dann habe ich gesagt, wie sieht's denn mit dir aus? Da sagt er, doch, und zwar am 17. Januar vor 17 Jahren. Dann habe ich gesagt, und deshalb bist du jetzt geisterfüllt. Nach 17 Jahren. Und das Erste, was ich ganz klar sagen möchte, ich glaube, dass Gott uns Sicherheit und Orientierung gibt, allerdings in einer Beziehung. Nicht so sehr in Regeln, in Gesetzmäßigkeiten. Die größte Sicherheit im Glauben beziehe ich aus meiner Beziehung zu Jesus. Und ich schwäche jetzt nicht die Rolle von dem Wort. Das Wort gibt uns Orientierung. Nur, was mit dem Wort gemacht wird, ist, dass man Muster hineinliest, die, ich glaube, so von Gott nicht gedacht sind. Ich könnte euch so viele Sachen erzählen, wo wir anfangen zu schwimmen. Es ist nämlich nicht so, und so wird es oft gesagt, dass die Bibel, du musst nur reingucken und du siehst sofort, schwarz oder weiß. Und wenn ich die Bibel ganz ehrlich lese, ich finde so viele Dinge, die ich nicht verstehe. Guckt euch mal Bileam an. Er war nicht in dem Volk von Gott. Er war nicht ein Jude, aber er war einer, der eine Gabe von Gott hatte, und wen er verflucht hat, der war verflucht, und wen er gesegnet hat, der war gesegnet. Wie passt denn das in die Theologie? Also es sind Sachen, die finde ich schwierig. Es findet im Petrusbrief, habe ich gelesen, dass Jesus hinabgegangen ist zu den Toten also dass er den Toten verkündigt wurde. Was ist mit all den Völkern, die gestorben sind und nie von Jesus gehört haben? Vor Jesus oder in dem? Ich weiß es nicht. Ich weiß aber, mein Gott ist gerecht. Was Leute aber machen ist, sie haben den Zwang, Antworten zu haben. Und sagen, doch, das ist so. Wer nicht Jesus in diesem Leben angenommen hat, der geht in die Hölle, als Beispiel. Und ich wüsste einige Bibelstellen, die das aufweichen. Ich glaube von ganzem Herzen, dass niemand ohne Jesu Blut gerettet ist. Und ich glaube, dass Gott gerecht ist. Aber eins habe ich gelernt. Ich habe auf vieles keine Antwort und ich kann mit leben, weil ich ihm vertraue, weil meine Beziehung stimmt. Versteht ihr den Unterschied? Und in Bezug auf die, meinen Umgang mit der Geistestaufe, der sieht aus wie folgt. Ich glaube, ich finde es schwierig, wenn ich von einer Erfahrung rede, weil es eigentlich um eine Beziehung geht. Darum rede ich nicht von Geistestaufe, sondern ich rede von Geisterfüllung. Warum? Weil wir in unserem Sprachraum mit der Geistestaufe ein einmaliges Ereignis verstehen. Wenn ich aber von Geisterfüllung rede, dann ist es etwas, was ich ständig brauche. Wenn mich ein Pfingstler fragt, bist du eigentlich mit dem Heiligen Geist getauft? Dann sage ich, ich bin nicht sicher, ob ich mir das heute Morgen abgeholt habe. Weil es zählt nur das Jetzt. Genauso stelle ich in Frage, wenn einer sich auf eine Erfahrung beruht, die 20 Jahre her ist, dann sage ich, und wo stehst du heute? Dann sage ich, zeig mir die Frucht deiner Geisterfahrung heute. Und ich finde es gesund, ich glaube dran, an eine Erfüllung nach der Wiedergeburt, dass wir mit dem Heiligen Geist erfüllt werden sollen. Aber ich glaube nicht, dass das einmalig ist. Sondern ich finde die Kultur richtig, den Heiligen Geist einzubeziehen in meinen Alltag. Dass ich Mangel habe in mir oder um mich rum und den Heiligen Geist hineinrufe und ihn bitte, Antworten zu geben. In vielfältigster Weise. Ich lebe in der Abhängigkeit zum Heiligen Geist. Und es kann sowohl mit menschlichen Nöten sein, dass ich sage, du hast Antworten. Das kann aber auch sein, dass ich Konzepte bekomme, dass ich Produktideen für meinen Job bekomme, dass ich Antworten bekomme, die Branche gerade braucht. Und darum rede ich von einer Geisterfüllung. Ja, ich glaube von ganzem Herzen dran, dass wir erfüllt werden müssen, aber immer wieder neu. Ich glaube an eine Beziehung zu dem Heiligen Geist und ich finde es falsch, von Erfahrung zu reden. Dazu Fragen oder Ergänzungen? Ich wollte nur den Bibelvers dazu sagen, werdet voll Geistes. Wenn Gott es nur als einmalige Sache gedacht hätte, dann hätte er diesen Befehl nicht gegeben, werdet voll Geistes. Das heißt, es ist, wie du gesagt hast, immer wieder ein neues erfüllt werden. Das war Epheser 5, Vers 19, wenn ich mich nicht täusche, oder 4, Vers 19? 5, Vers 18. Okay. Bitte? Plus minus 1 halt. Ja, genau. Das ist meine Varianz. Genau. Da heißt es, denn trinkt euch nicht voll Weines, sondern werdet erfüllt mit dem Heiligen Geist. Dankeschön für die gute biblische Ergänzung. Und dann die Sache mit der Erfahrung. Gehen wir mal an die Erfahrung ran. Es wird in der Pfingstbewegung und wurde so gehandhabt, dass es sozusagen einen Beweis dieser Erfahrung gibt. Was ich psychologisch daran sehr schwierig finde, ist, dass ein enormer Druck ausgeübt wird. Jetzt stellt euch vor, 20 Leute beten für Mary, dass sie endlich in Zungen betet, okay? Die arme Frau. So, und jetzt, das ist ja schon blockierend, wenn man weiß, wenn so viele Leute haben jetzt eine Erwartungshaltung an mich. So, und jetzt sagt sie, es klappt nicht, ich kann nicht. Dann sagen die, okay, wir fasten jetzt. Oh Mann, wir machen eine Gebetsnacht für dich. Mary, auch du sollst diese Erfahrung machen. Wir fasten jetzt einen Monat. Versteht ihr, was ich meine? Ich habe da, das fühlt sich nicht richtig an. Und ich habe jetzt, wie ich sage euch, mein Lebensstil, aber auch meine Initialerfahrung mit dem Heiligen Geist war eine ganz andere. Ich ruderte mit diesem Pfingstler auf den See und ich sagte, ja, ich habe das Neue Testament studiert. Ich finde es richtig, dass wir beten, dass der Heilige Geist mich erfüllt. Dann sagte er, okay, also ich werde jetzt die Hände auflegen. Und dann kann es sein, dass du eine Hitze spürst oder ein Licht siehst und dann werde ich in Zungen beten und du kannst nachbeten. Okay. So, und dann hat er mir die Hände aufgelegt, hat gebetet. Ich habe auch gebetet, habe mich nach ausgestreckt und ich habe nichts gespürt. Und er fing dann an, in einer interessanten Sprache zu beten. Und bei mir kam nichts. So, jetzt habe ich den enttäuscht und es tat mir auch furchtbar leid. Und ich habe mich irgendwie schlecht gefühlt. Und dann habe ich mit dem Herrn viel drüber geredet. Und ich bin auf was anderes gekommen. Es steht im Galater Kapitel 3, heißt es, der Heilige Geist, welchen ihr empfangt aus Glauben. Ist das nicht interessant? Also wie empfangen wir den Heiligen Geist? Aus Glauben. Und ich habe es dann anders gemacht. Ich habe gesagt, wer, wo, ich verstehe nicht, warum das mit Erfahrung und Licht und Wärme und so weiter. Ich mache es jetzt anders. Ich bitte den Vater um den Heiligen Geist und ich vertraue darauf, ob ich spüre oder nicht, dass etwas in mir passiert, was einen Unterschied macht, damit ich anderen Menschen dienen kann. Und ich habe dann einfach gesagt, ich glaube, dass du mich erfüllt hast. Ich glaube, dass ich erfüllt bin. Hatte ich eine Erfahrung? Nein. Und ich habe dann angefangen, einfach zu sagen, mit ihm zu rechnen, mit ihm zu reden, ihn in Situationen hineinzurufen, ihn anzurufen, zu sagen, hey, du bist da, du hast mich erfüllt, du hast mir Autorität gegeben. Und so habe ich entdeckt, lauter kleine Schritte, wie er tatsächlich da ist und wie der Ermutiger in mir wohnt. Ich würde heute noch auf die zweite Erfahrung warten, wenn ich nicht darauf gekommen wäre. Und es wäre nicht gesund gewesen. In Lukas Kapitel 11. Ab Vers 11. Wo ist unter euch ein Vater, der seinem Sohn, wenn er ihn um ein Brot bittet, einen Stein gäbe? Oder wenn er um einen Fisch bittet, ihm eine Schlange gäbe statt dem Fisch? Oder wenn er um ein Ei bittet, ihm einen Skorpion dafür gäbe? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, dennoch euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr? Wie viel mehr? Wie viel mehr? Wie viel mehr? Wie viel mehr? Ich weiß nicht, wer von euch alles Kinder hat. Ich habe 3. Und die wickeln mich komplett um ihren Finger. Wirklich. Wenn die da irgendwie an meinem Bein zupfeln und was haben wollen, das geht mir rein wie Öl. Und da fällt es wirklich schwer, Nein zu sagen. Und wenn es irgendwie berechtigt ist und sie nicht völlig versaut, dann kriegen sie es. Und Gott sagt, wie viel mehr? Was ist dein Gottesbild? Er sagt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten? Und ich finde es viel gesünder zu sagen, hey, hier steht's, wenn ich bitte, ich kriege. Und ich möchte eigentlich jeden Tag beten. Ich möchte beten, dass der Heilige Geist mich in der Arbeit begabt für meine Aufgaben, die ich da habe. Und es macht einen Unterschied. Ich möchte beten, dass der Heilige Geist mich erfüllt, wenn ich vor Leuten stehe oder wenn ich Beziehungen baue oder wenn ich mit meinen Kindern spiele. Ich möchte, dass das Geist erfüllt ist. Und er sagt, er gibt ihn mir. Und es macht einen Unterschied. Und ich glaube daran. Und ich muss sagen, ich sehe die Früchte. Es wird manifest, aber es ist ein Gehen im Glauben. Es ist nicht ein Warten auf eine Erfahrung, es ist ein Gehen im Glauben. Wie der Heilige Geist sich ausdrückt, ist extrem unterschiedlich. Aber ich finde es schwierig, das an einer Sache wie dem Zungenreden jetzt festzumachen. Ich kenne hochgeisterfüllte Leute. Ich habe einen getroffen, der hat in Tschechien mal eine Erweckung ausgelöst, wo ein ganzer Ort zum Glauben gekommen ist. Der betet nicht in Zungen. So what? Ich messe Leute nicht daran. Das sind menschliche Messlatten. Ihr erinnert euch, die göttliche Messlatte ist wie viel Liebe. Und hätte ich dies und jenes und hätte Liebe nichts, ist es nichts wert. Der Mann hatte viel Liebe. Und Gott war manifest in ihm, aber nicht in dieser Weise. Ich möchte Mut dazu machen, eure Sicherheit nicht in Schwarz. Es gibt Grenzen, die sind wichtig, wenn es um Okkultismus geht, wenn es um Praktiken geht. Ja, aber es sind so viele Dinge, such die Sicherheit in der Beziehung. Und daher nochmal zu dem Thema Geistestaufe. Ich fand es wichtig, das mit euch zu teilen, dass ihr, ich einfach als Angebot, dieses so zu nehmen, statt wirklich von Geistestaufe als einer Erfahrung zu reden, redet von einer Beziehung zu dem Heiligen Geist. Betet immer wieder um die Erfüllung. Und dann nicht nur im, es ist alles geistlich. Lebe ich, so lebe ich dem Herrn. Und zwar, ob ich im Job bin, ob ich Windeln wechsle oder ob ich vor einer Gruppe stehe und lehre. Dazu Fragen oder Ergänzungen? Rein das Zungenreden als Beweis zu sehen, hinkt insofern, als dass die allermeisten Esoteriker, die ich kenne, das auch tun und die haben keinen Heiligen Geist. Gibt es in anderen Kulturen auch und auch in der Esoterik? Wobei, das wäre noch kein Argument. Also wenn man sagt, das ist ausschließlich quasi als Zeichen für den Heiligen Geist. Es ist kein objektives Indiz für Leute von außen. Also das als einzigen Beweis? Ja, genau. Das würde hinken. Das stimmt. Genau. Jetzt schaue ich mal ganz kurz auf die Uhr. Ich würde eine Sache noch anfangen und dann würde ich gerne eine Pause machen. Und dann möchte ich wirklich in die einzelnen Gaben reingehen. Ja? Bitte? Ganz kurz eine Frage stellen. Ja. Soll man eigentlich um bestimmte Gaben bitten? Mhm. Oder empfängt man, was Gott gibt? Okay, das ist eine sehr gute Frage. Also falls es nicht alle gehört haben, soll man um einzelne Gaben bitten oder soll man quasi nehmen, was man kriegt? Richtig? Kann man das so sagen? Genau, empfangen. Was, richtig, ja. Dankeschön, das war die sprachliche Feinheit. Das erste ist, ich glaube, zumindest mal ist es so meine Erfahrung, die Gaben sind nicht statisch. Also ich habe es nicht so erlebt, dass ich quasi Gabe A, B, C habe und das jetzt bis zu meinem Lebensende so ist. Und dann wiederum, wenn ich das so sehe, auf was ist mein Blick gerichtet? Auf die Gaben. Sondern meine Einstellung ist eine andere. Der Heilige Geist lebt in mir. Und ich habe Aufgaben. Und die können sich ändern. Und es ist wieder, wenn der Blick auf die Person, auf die Beziehung ist, dann stimmt es. Und ich habe erlebt, wie ich in einer Stadt bestimmte Gaben hatte, die sehr stark manifest waren. Und ich bin umgezogen in eine andere Stadt und die waren, ich habe es nicht verstanden. Ich war in einer Stadt und ich hatte für eine Weile ganz massiv verlässlich die Gabe der Auslegung. Das war stressig, weil so wie es heißt, wenn kein Ausleger da ist, so soll man sein lassen. Und dann war immer, haben sie geguckt, ah, der Jan ist da, kommt, will jemand in Zungen beten? Oh, ich will halt gar nicht. Ja? Und dann hat mich das immer gestresst. Aber ich hatte für einen längeren Zeitraum in dieser Gemeinde die Gabe, das Zungengebet auszulegen. Und dann bin ich umgezogen und war in einer anderen Gemeinde und jemand betete in Zungen. Ich habe das erste Mal nicht verstanden. Ich dachte, das ist ja interessant. Aha. Und dann habe ich entdeckt, ich habe eine neue Rolle bekommen von Gott, eine neue Aufgabe. Und ich habe neue Gaben bekommen. Und ich möchte es, und darum lasst es offen. Hey, ihr habt den Heiligen Geist in euch und es kann sein, dass er euch sogar mal ganz zweckentfremdet einsetzt. Ja? kann sein, dass du eigentlich ein Esel bist, der dafür gemacht ist, schwere Lasten gemütlich zu tragen. Und plötzlich sagt er, und jetzt sprinte mit den Rennpferden. Du sagst, hey, liegt mir nicht. Ich sage, doch, jetzt heute, an diesem Tag, jetzt tu es. Also das war das Erste, dass die Gaben nicht statisch sind und dass ich versuche nicht auf die Gaben zu gucken. Wenn mich jetzt jemand fragt, welche Gaben ich hätte, ich könnte, glaube ich, nicht antworten. Ich könnte sagen, mit welchen Gaben ich schon Erfahrungen gemacht habe, aber ich weiß nicht, was jetzt im Moment. Heute Morgen ist die Gabe, oder gestern Abend war sie auch sehr, sehr stark zu lehren. Aber ich weiß es nicht, was es heute Abend ist oder was es morgen ist, aber der Heilige Geist ist da und ich brauche das, was er mir gibt. Dann ist es so, dass ich glaube, dass Gott möchte, dass wir konkret beten. Und ich sage auch, wie ich damit umgehe und ich fahre eigentlich gut damit. Das heißt zum Beispiel, Paulus sagt, nur um das zu untermauern, strebt nach der Gabe der Prophetie. Eifert danach, heißt es in manchen Übersetzungen. Es ist ein sehr starkes Wort. Er fordert auf, dass die Gemeinde in Korinth sich ausstreckt, mehr von dieser Gabe zu bekommen. Ich sehe Gaben als Werkzeuge. Und es ist so, stellt euch vor, ihr kriegt den Auftrag, einen Garten zu bearbeiten und da ist ein Geräteschuppen. Und dann ist es so, dass viele Christen, die sind in ihrem Garten und buddeln mit ihren Händen. Und du siehst und die sagen, oh, das ist alles so mühsam, aber es ist des Herrn Wille. Und die Hände bluten. Und die fassen die Dornen an und sagen, ja, und das Dorn, da müssen wir auch noch drum. Und das ist des Herrn Wille. Und es ist einfach ein schwieriges Leben. Und ich sage, aber da ist doch ein Schuppen, da sind doch Geräte drin. Damit geht es schneller, es ist effizienter und es macht Spaß. Und es ist mein Verständnis von den Gaben, dass wir, wenn wir eine Aufgabe haben, dass wir Gott um die entsprechenden Gaben bitten dürfen. Ich sage ein Beispiel. Ich halte immer wieder Vorträge auf Esoterikmessen in München. Und ich bete für diese Einsätze um die Gabe der Heilung. Und das ist eine Gabe, die ist sonst nicht, ich könnte nicht sagen, ich habe die Gabe. Aber ich hole mir die wirklich ganz bewusst, weil ich sage, ich dort in diesem Umfeld, wo dieser ganze Hokuspokus ist, möchte ich, dass Menschen aufmerksam werden auf Gott. Und ich bitte ihn, zeichenhaft zu handeln, in diesem Kontext. Und ich habe noch nie gespürt, dass jetzt meine Hände brennen und das hatte ich ein andermal, aber nicht auf der Esoterikmesse, dass ich die Energie jetzt entladen muss und die Leute geheilt werden, sondern ich bin im Glauben, knallhart im Glauben gegangen. Ich habe gesagt, Daddy, ich springe jetzt aus dem Fenster, ich lehne mich raus und wenn du nicht, if you do not show up, wenn du jetzt nichts tust, dann ist das echt doof, aber das ist mein Verständnis, dass zu der Verkündigung zeichenhaft das Handeln Gottes dazugehört. Ich möchte auch wieder kein Gesetz draus machen, aber ich sehe, dass wo immer im Neuen Testament verkündet wurde, Gottes Reich in der einen oder anderen Weise manifest war. Das Reich Gottes steht nicht in Worten, sondern in Kraft, heißt es. Und wenn Leute auf einer Esoterikmesse, wo sie sich Karten legen lassen können, wo Leute Heilung anbieten, wenn sie auf einen Vortrag gehen, dann möchte ich, dass sie sehen, dass es um den allmächtigen Gott geht, der mehr Power hat als die anderen. Oder? Oder riechen. War auch auf der Esoterikmesse, gell? Stimmt. Da hatte ich mal den Eindruck, dass Gottes Gegenwart durch Rosenduft manifest werden möchte. Und ich habe das dann im Glauben ausgesprochen, haben ganz viele Leute Rosenduft gerochen. Und es war wirklich ein stickiger, hässlicher Raum und es hat Leute tief berührt. aber da war was manifest geworden. Und ich habe das dann gemacht, ich habe gebetet um Worte der Erkenntnis. Ich habe gesagt, Herr, lass mich aussprechen, was Leute haben. Und ich habe gesagt, Herr, ich gehe volles Risiko. Und es ist, ich möchte auf das Bild eingehen mit der Dusche. Hätte ich jetzt gewartet, bis ich wirklich was fühle, ich wäre nie tätig geworden, sondern ich empfange den Heiligen Geist durch Glauben, weil ich glaube, dass er sich zeigen möchte und ich handle dementsprechend, ob ich was fühle oder nicht. Und ich hatte Anschubhilfe. Als ich das erste Mal auf der Esoterikmesse war, hatte ich den Impuls, dass Gott mir sagt, Jan, sei mutig und stark. Und es hat mir geholfen, weil ich war unsicher. Und jetzt hatte ich gedacht, Moment, wenn der allmächtige Gott mir sagt, und Jesus war cool unterwegs, wenn der mir sagt, sei mutig und stark, dann ich sage, Herr, ich gehe voll, wenn du mir das sagst, wenn der allmächtige Gott mir sagt, ich soll mutig sein, das ist ein Blankoscheck. Und dann hatte ich auf dem ersten Vortrag, den ich hatte, war das erste Wort der Erkenntnis, war, dass hier eine Frau ist und du warst vor 3 Tagen beim Arzt und es wurde ein Gehirntumor festgestellt. Und die Aussage von dem Arzt war, ich sehe keine Hoffnung für sie. Dann habe ich das ausgesprochen und gesagt, und Gott sagt, ich bin der Gott des Lebens, ich bin der Gott der Hoffnung. Und ich habe mit dieser Frau gebetet, ich habe sie nie wieder gesehen, aber sie war da. Und es hat gestimmt. Und so kamen einige Worte der Erkenntnis. Und ich habe dann später durch die Rückmeldung gemerkt, Mensch, die haben alle getroffen. Und dann war ich aber nicht befriedigt. Ich sagte, Herr, irgendwie so, dass richtig was passiert ist. Und dann habe ich gesagt, okay, ich möchte jetzt mal fragen, ist hier jemand da, der eine offensichtliche körperliche Behinderung hat? Und du wärst du bereit, dass ich vorne für dich bete? Und dann sind 3 Frauen nach vorne gekommen. Und die erste hatte was am Kreuz, die konnte sich seit Jahren nicht bücken. Die zweite hatte halbseitig Taubheitsgefühl und die dritte konnte ihren Arm nicht heben. Das waren die 3 Sachen. Elisabeth war dabei. Und dann habe ich das und ich erzähle es einfach nochmal. Ich erzähl immer von ihm. Ich sage nicht, wenn die Leute so gucken, läuft was falsch. Ich habe gesagt, ich kann nicht heilen. Ich bin kein Heiler. Aber ich kenne ihn und er macht sowas. Und ich kann es nicht versprechen. Ich muss auch wirklich sagen, ich habe für viele Kranke gebetet, die sind nicht geheilt worden. Ich habe wegen keinem Thema so viel geweint. Ich habe Freunde zu Grabe getragen, die es hingerafft hat und ich habe keine Antwort. Sage ich deswegen, Gott heilt nicht? Nein. Die Bibel sagt, es ist alles Stückwerk. Die ganze Sache mit den Gaben, auch das ist wichtig, in unser Fundament reinzunehmen. Es heißt, es ist Stückwerk. Wir leben mit Stückwerk. Wir sind in einer Transitionsphase. Das Vollkommene ist noch nicht da. Wir sind in einem umkämpften Bereich, aber Gottes Reich wird immer wieder manifest. Darum verspreche ich aber keine Heilung. Und ich habe keine Antwort, warum manchmal Menschen geheilt werden und warum nicht. Ich glaube aber nicht, dass Gott kaltherzig sagt, dich nicht. Nie. Jesus war, es heißt im Urtext, innerlich aufgewühlt aus dem tiefsten Inneren, wenn er Leid gesehen hat. Und wenn hier jemand ist und du hast Leid und du hast Heilung nicht gesehen, dann glaub nicht, dass Gott nicht Anteil hat. Und es ist oft ein Prozess. Und ich werde dazu auch noch was sagen, wenn es um Heilung geht. Nichtsdestotrotz möchte ich Gaben nehmen. Ich gehe zu diesem Geräteschub und ich sage, hier, heute ist Erntezeit. Und aus meinem Verständnis darf ich dann mutig bitten und ich tue das dann. Und so habe ich dann eben für diese 3 Personen, da waren die ganzen Esoteriker, habe ich gesagt, hey, ihr dürft alle mitbeten, solange ihr zu Jesus betet. lasst uns Jesus Christus bitten, heute zu handeln. Und dann habe ich die erste, für die erste, für die zweite, für die dritte. Ich sage, darf ich euch interviewen? Und dann sagt die erste, hey, bei mir ist was passiert. Und das war die erste war die mit dem Arm. Und dann hat sie gesagt, habe ich gesagt, probier mal ganz vorsichtig, du musst niemand was beweisen. Mach dir keinen Druck, probier es mal aus. Und sie hob den Arm und sagte, der ist vollkommen gesund. Und dann bin ich zur zweiten und die sagt, bei mir ist auch was passiert. Das war die mit dem Rücken. Und dann habe ich gesagt, probier es aber, nichts beweisen, don't overstretch, ganz vorsichtig. Die ging runter und runter und sagte, mein Rücken ist vollkommen geheilt. Und die dritte, die halbseitig Taubheit hatte, das war auch weg. Und das hat auf der Esoterikmesse einen Impact. Wenn man sieht, wie die Leute wiederkommen, wie die Leute positiv über uns reden, wie andere Aussteller die Leute zu uns schicken. Ja, dann ist es fantastisch. Darum, ich bete aufgabenbezogen. Wenn ich in der Arbeit mir ein neues Konzept ausdenken soll, dann bitte ich um die Gabe der Weisheit. Ich habe einen Freund, der macht Meetings und sagt Projektdurchsprache mit Jesus. Und bucht sich einen Raum und hockt sich rein und spricht mit Jesus über seine Projekte. Und auch dafür gibt's Gaben. Es ist der Geist des Rates und des Verstandes, heißt es im Jesaja. Auf ihm ruht der Geist des Rates und des Verstandes. Verstand ist kein Widerspruch zum Heiligen Geist. Und ich brauche diesen Verstand unheimlich in meiner Tätigkeit. Ja, und ich glaube, dass ich dort reingestellt bin und ich lasse mich dafür begaben. Und so kommt es drauf an, in welcher Situation ich bin. Ich möchte es im Glauben nehmen und mit rechnen, dass das bei mir rauskommt. Und ich fühle dabei nichts, aber ich erlebe, wie Dinge aus mir rauskommen, wo ich sage, wow, das war richtig Jesus. Und es hat was mit Glauben zu tun, nicht mit Fühlen. Und ich habe fast immer ein Zwiegespräch, wenn ich mit Leuten rede, gerade mit Nichtgläubigen, dann gehen in mir Sachen ab, dass ich sage, Jesus, du kennst seine Herzenssprache. Danke, dass du ihn liebst. Magst mir nicht was zeigen? Und ich habe zum Beispiel einen Freund in Shanghai lebt er. Ich habe ihn kennengelernt, als er drogenabhängig war und in der Mafia war. Und wir haben uns getroffen und es war ein guter Austausch. Wir wurden bekannt gemacht und er war relativ hoch in der Mafia. Er hat sich darüber anfänglich sehr ausgeschwiegen. Und ich hatte ihm von Jesus erzählt und er dachte, das ist eine kulturelle Sache. Und ich habe das gemerkt. Er findet es interessant, so wie den Konfuzianismus. Und dann habe ich gesagt, Herr, ich komme nicht durch. Bitte mach was, dass er kapiert, dass du lebst. Und dann musste ich die ganze Zeit, da musste ich irgendwie an seinen rechten Fuß denken. Und dann habe ich nur gesagt, du und übrigens, wenn du, und jetzt hört die Formulierung, ich könnte dir sagen, der Herr hat mir gezeigt, dein rechter Fuß. Und ich bin vorsichtig. Ich sage dann, und übrigens, kann es sein, dass du Schmerzen am rechten Fuß hast? Da sagt er, ja, woher weißt du das? Weil er saß schon, als ich reinkam. Ich habe ihn nicht gehen sehen. Und ich sage, ich glaube, der Herr hat mir das gerade gezeigt. Da sagt er, der redet? Habe ich gesagt, ja, ich habe dir erzählt, dass er lebt. Er redet also. Und er hat dir jetzt gesagt, dass mein Fuß wehtut. Ja, das glaube ich. Und ich glaube auch, dass wir ihn bitten dürfen, deinen Fuß zu heilen. Und das war der Moment, wo es bei ihm geklickt hat, nach vielen Treffen. Das mit dem Jesus, da ist mehr dran. Alles andere ist nicht in sein Herz durchgedrungen. Ich habe ihm gesagt, Jesus kann dein Leben verändern und so weiter. Aber als er das, da hat er gesagt, da ist mehr dran. Dann haben wir für seinen Fuß gebetet und die Schmerzen sind weggegangen. Da habe ich gesagt, du, und das ist auch dein Drogenproblem, ist keine Herausforderung für ihn. Und dann habe ich gesagt, wenn du ein neues Leben haben willst, so ein Reset-Button, dann ist er die Antwort. Und es endete darin, dass er sagte, er will. An dem Tag, als er sein Leben Jesus gab, hatte er ein blutverschmiertes langes Messer im Rucksack, weil er das kurz vorher jemand noch im Bauch versenkt hat, weil er seine Schulden nicht bezahlt hat. Und er hat dann, ich habe eine Woche freigenommen, um ihn durch den Drogenentzug zu beten. Welche Gaben habe ich dann gebraucht? Heilung? Ich sage, Gott, ich brauche dich jetzt für diese Woche. Ich habe nichts zu geben. Und immer, wenn wir zusammen gebetet haben, sind die Schmerzen weggegangen. Das hat ihn schwer beeindruckt. Da hat er gesagt, ich vertraue diesem Jesus. Er ist heute Pastor. Verheiratet, sind viele Wunder passiert. Er war illegal, er hat heute, ist ganz legal, hat seine San Fan Jing, seine ID-Card und hat ein Haus. Und wir haben gerade vor zwei Wochen haben wir korrespondiert. Es ist nur ein einziges Beispiel, aber die Frage, bete ich um spezielle Gaben oder nehme ich die Gaben, die Gott mir gibt? Ich sehe die Gaben als, und denke an dieses Bild, an ein Werkzeugschuppen, wo ich sage, ich rechne mit Gottes Antworten. Das andere ist aber auch, dass Gott Gaben in uns hineinlegt, die zu uns passen. Ich möchte ein Beispiel bringen. Es gab um die 60er Jahre der Weltrekordhalter beim Rennen. Der war gläubig. Ich kenne den Namen nicht mehr. Genau, ja. Und er wurde mal interviewt und dann hat er gesagt, in diesem Interview hat er gesagt, ihn erfüllt das Rennen total, weil er weiß, dass Gott sich freut, wenn er schnell rennt, weil Gott ihn einfach so geschaffen hat. Und es war seine Gabe, schnell zu rennen. Und er hat es als Gabe betrieben. Er hat es wirklich als ein Dienst an Gott, schnell zu rennen, weil er wusste, wie Daddy sich freut, wenn der abgeht wie eine Rakete. Und so gibt es eben unendlich kreativ viele Gaben. Wir gehen noch nachher auf die biblischen Gaben ein. Aber es gibt zum Beispiel, wir hatten mal so ein ähnliches Seminar vor langer Zeit in einer ganz anderen Gemeinde. Und eine Frau entdeckte für sich, die hatte immer gesagt, ja, ich würde so gern weissagen, es geht nicht, ich lege Leuten die Hände auf, ich krieg nichts. Und dann hat sie entdeckt, wenn sie jemand eine Karte schreibt zum Geburtstag, dass sie voll die Eindrücke kriegt. Und es war eine traditionelle methodistische Gemeinde. Und diese Frau hat dann den gemeindlichen Auftrag gekriegt, für alle Geburtstagskinder von Gott zu hören und das zu schreiben. Und es war beeindruckend, die Zeugnisse, mit welcher Präzision sie da hineingeschrieben hat. Bei ihr hat es nur funktioniert, wenn sie schreibt. Ja, wie interessant. Gut. Ich halte es für gut, wenn wir eine Pause machen. Ich würde vorschlagen, 20 Minuten, dass wir Stoßlüften, Kaffee, Beine vertreten, vielleicht mal einen Block Sauerstoff zu uns holen, vielleicht das auch etwas verarbeiten, was wir so gehört haben. Ich möchte im nächsten dann wirklich drauf eingehen, hat jeder eine Gabe, welche Gaben gibt es? Und ich möchte dann auch noch in die Praxis rein. Also, wir kommen wieder zusammen, ich würde sagen, 15:15. Okay? Perfekt. Meine Uhr ist auf 17:05. Also, dann sagen wir 20:20 nach dieser Uhr.